Schritt nun gemacht. Wir senden seit kurzem nach 18 Jahren nun aus unseren neuen Räumlichkeiten. Dass das überhaupt so möglich ist, verdanken wir vor allem der überwältigenden Unterstützung bei unserer Crowdfunding-Kampagne auf Start Next. Die läuft noch bis zum 7. Februar und alles, was bis dahin noch zusammenkommt, fließt in unsere Studios, in Equipment für Musik-, Wort- und Live-Formate und eine Ausstattung für unser tolles Team und die zahlreichen GästInnen. Wenn auch ihr uns noch unterstützen und die Möglichkeit nutzen wollt, eine der vielen tollen Prämien zu ergattern, dann geht auf startnext.com/bytefm. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Herzlichen Dank. bytefm. Es ist 23 Uhr. Du wolltest ja wissen, ist alles okay? Ja, pass auf, ist alles okay. Ich bin mit Ilse unterwegs in der Camping. Ja, wir haben ja gute Wetter, aber schlechte Wetter. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ist in Frankfurt ist auch Scheißwetter, Keller. Weißt du, was soll ich sagen hier? Hör mal. Okay, es gibt ja keine Applewein hier. Das ist aber egal. Ich weiß, du trinkst dir gerne Applewein. Du bist die spanische Frau, Maria. Ja, und du hast immer gerne Applewein getrunken, wenn du bist in Frankfurt gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. So kannte man ihn, Gerd Knebel, die eine Hälfte des Comedy-Duos Badesalz, hier in der Rolle des Schorschi Gorgonzola, des hessisch babbelnden Spaniers auf Campingtour. Seine letzte Rolle war die des Gerdo Sintrenza, Gerd ohne Zopf. So nannte er sich auf seinen letzten beiden Soloalben, auf denen er selbstgeschriebene Songs überwiegend in spanischer Sprache sang. Es sollte seine letzte Rolle bleiben. Junggesellen, die netten Rabenväter, Angst vor Clowns, Gift Dwarf, Dirty Dubbes, The Knebels, Insulin, Gerdo Sintrenza, Los Sintrenzas und Lavazungen. Das alles waren Soloprojekte, die er neben seinem Hauptjob, dem ungemein erfolgreichen hessischen Comedy-Duo Badesalz, an den Start gebracht hatte. Wobei nach dem Start bei einigen dieser Soloprojekte gleich ein neues Projekt begann. Jetzt wird es leider keinen Neustart mehr geben können. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einer Nachrufsendung zum Tod von Gerd Knebel, einem der erfolgreichsten Comedian der Republik. Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Henny Nachtsheim gründete er Anfang der 80er Jahre das Comedy-Duo Badesalz, das zu einem der populärsten Comedy-Acts in Deutschland aufstieg, mit Auftritten in Wetten, dass und beim Festival Rock am Ring, mit eigenen Fernsehshows, mit CD- und DVD-Veröffentlichungen und mit Bühnenprogrammen Sonderzahl. Doch mit all dem wird es nicht weitergehen können. Gerd Knebel ist am 24. Januar im Alter von 72 Jahren an Krebs gestorben. Der Verlust für die Comedy-Szene ist immens und die Trauer ist aktuell groß. Vier seiner langjährigen Weggefährten werden in dieser Sendung zu Wort kommen. Im Musikprogramm dieser Stunde geht es weniger um Badesalz, als vielmehr um die große Zahl seiner Soloprojekte, seine rund 10 Musik-Solo-Alben, von denen die meisten nur relativ wenig beachtet wurden, aber mit zum Besten gehören, was die deutsche Rockszene in den letzten 20 Jahren hervorgebracht hat. Ich behaupte, Gerd Knebels Soloplatten gehören zu den am meisten verkannten und unterbewerteten Platten Deutschlands, was zu beweisen wäre. Im Text des discophilen Heavy-Rock-Songs Metallica aus seinem vorletzten Gerdo Sintrenza-Album kann man einen besonderen Dialog zwischen einem Er und einer Sie verfolgen, in dem sich der männliche Protagonist als ordnungsliebender Spießer zu erkennen gibt, während sie der Metallica-Fan ist. Der spanische Text lautet übersetzt etwas so: Wenn du zu Metallica gehst, bringe ich den Müll raus, werde das Haus saugen, deine Wäsche bügeln, das Geschirr spülen, meine Brille putzen und die Stille genießen. Ich weiß, dass nichts davon Heavy Metal ist, aber Heavy Metal steht nicht auf meiner Liste. Nur Ordnung, Sauberkeit und Pflicht. Und das hat seinen Preis. Gerd Knebel alias Gerdo Sintrenza teilt sich den Gesang hier mit Catalina Olea, einer aus New York stammenden Sängerin mit lateinamerikanischen Wurzeln. Aus Gerd Knebels vorletztem spanischsprachigen Album Babuchas de Seda Granate, zu Deutsch Kastanienbraune Seidenpartoffel, das unter seinem Pseudonym Gerdo Sintrenza im Herbst 2022 erschien, war dies der augenzwinkerte Heavy-Rock-Disco-Song Metallica. Im November 2023 wurde dann noch ein zweites Gerdo Sintrenza-Album Planks veröffentlicht und im Februar 2025 erschien eine Single seiner letzten Band Lava Zungen, die er noch mit großem Elan angekündigt hatte, aber seine bereits fortgeschrittene Krebserkrankung ließ keine Möglichkeit für eine Entwicklung dieses seines letzten Soloprojektes. 2016 erschien eines seiner besten Soloalben, The Knebels, bei dem er alle Instrumente selbst einspielte nur unterstützt von dem Musiker und Produzenten Niklas Kleber. Mit The Knebels erfand Gerd Knebel eine familiäre Nebenlinie, die in die englische Grafschaft Kent ausgewandert war und dort eine Band gründete, eben The Knebels, für die er nun Songs schrieb und aufnahm und natürlich auch selbst sang. So auch den Titel Rockstar, eine ironisch-satirische Abrechnung mit dem Rockstar-Mythos. Gerd Knebel spielte darin mit den üblichen Klischees, großes Ego, laute Gitarren, Bewunderung, Exzesse, Coolness und stellte dem eine sehr bodenständige, leicht peinliche Realität gegenüber. Im Kern geht es um den Traum, ein Rockstar zu sein, um das Überhöhen des eigenen Imagos und gleichzeitig das Entlarven dieses Traums als Selbstüberschätzung oder Fantasie. Typisch Gerd Knebel ist der Ton, selbstironisch, leicht prollig überzeichnet, mit Humor, der zeigt, der Erzähler weiß genau, dass er eigentlich kein Rockstar ist, sondern ein dödeliger Loser. Der Song funktioniert weniger als ernstes Rockstatement, sondern eher als Persiflage auf Rockposen und Männlichkeitsgehabe. Man lacht nicht über andere, sondern über sich selbst und über das ganze Rockstar-Getue. Kurz gesagt, Rockstar ist mehr Comedy als Glamour. Ein augenzwinkernder Kommentar darüber, wie absurd der Rockstar-Traum wirkt, wenn man ihn aus dem echten Leben heraus betrachtet. Eine Zeile aus dem Song klingt heute etwas seltsam makaber. Bin viel zu alt, um mich umzubringen. Das bringst du, wenn du 27 bist. Da sterben die Größten und die Besten. Doch niemand interessiert's, wenn ein Ü30 sich verpisst. Von allen Strom ist kaum zu fragen. Haben das nicht alles schon die Rolling Stones gemacht? The Kniebels von Gerd Kniebel ist ein großartiges Album und eines der am meisten unterbewerteten Platten der deutschen Rockszene. Gerd Kniebel hatte hier musikalisch vieles zusammengemixt, was er an Stilen und Genres bevorzugte. Soul und Gospel, Hardrock und Heavy Metal. Aber er hatte auch keinerlei Berührungsängste mit Pop und mit akustischen Balladen. Sein Album The Kniebels wollte er auch als Hommage an die britische Beat-Ära verstanden wissen und vor allem an die Kinks und speziell an deren Frontmann Ray Davies, der für ihn der beste Songwriter der Welt war. Ironie und schwarzer britischer Humor mischt sich mit Satire und Empathie im Song »Was ist los mit dir?« Grobheit und Sanftheit schienen in Gerd Knebels Persönlichkeit oft im Clinch miteinander zu liegen. Er konnte zornig, wütend, wie auf Krawall gebürstet klingen, aber dann auch wieder sensibel, verletzlich. Er selbst hatte den Kernsatz von Motley Hoople zitiert, »You're never alone with a schizophrenic«, was meinen kann, wenn du schizophren bist, dann bist du niemals allein. Aber Gerd Kniebel war alles andere als schizophren, doch er war eine komplexe Persönlichkeit und es könnte durchaus sein, dass mehr als nur zwei Seelen, ach, in seiner Brust wohnten. Und womöglich war die Frage, was ist los mit dir, auch ein Stück weit an ihn selbst gerichtet oder an eine der vielen Seelen in seiner Brust. Echt wie vom anderen Stern. Du hast sogar deine Mutter gern. Was Was ist los mit dir, Baby? Was ist los mit dir, Baby? Was ist los mit dir, Baby? Was ist nun los? Was ist los mit dir, Baby? Was ist los mit dir, Baby? Was ist los mit dir, Baby? Was ist nun los? Was ist los mit dir, Baby? Was ist los mit dir, Baby? Was ist los mit dir, Baby? Was ist nun los? Was ist los mit dir? Die Trauer ist groß, Gerd Knebel ist tot. Alle sind bestürzt, vielen fehlen noch die Worte, sind noch immer sprachlos. Doch vier Weggefährten von Gerd Knebel haben Worte gefunden und sollen hier zu Wort kommen. Darunter Ali Neander, Supergitarrist, Mastermind der Rodger Monotones, Freund und jahrzehntelanger Kompagnon und Mitstreiter in diversen gemeinsamen Projekten mit Gerd Knebel und Badesalz. Er kannte ihn natürlich besonders gut als Mensch und kreativer Geist. Der Gerd war so eine einmalige Mischung. Einerseits aus diesen anarchischen Ausflips, die er dann so manchmal hatte auf der Bühne, wo er sich so in was hineinsteigert und was er eben so eine unglaubliche, auch physische Präsenz hatte. Und dann auf der anderen Seite so eine fast schüchterne Nachdenklichkeit, die ihn dann auch so ein bisschen auf die dunklen Seiten des Humors gebracht hat. Das war zum Beispiel in dem Apotze-Film, gab es ja Passagen, die waren wie aus einem Theaterstück von Beckett. Ne? Das ist überhaupt nicht alltäglich und hat auch nichts zum Beispiel mit der Art, wie Kabarettisten auf der Bühne sind, die immer sozusagen allen zeigen wollen, wie genau sie alles im Griff haben und wie genau sie alles überschauen, sondern da war eher dieses Ausgeliefertsein war ganz klar auch mit im Vordergrund. Es ist, glaube ich, aus heutiger Sicht schwer zu ermessen, wie groß der Einfluss von Badesalz und so auf so das hessische kollektive Bewusstsein ist in den letzten 30, 40 Jahren. Wie viele Menschen mit diesen ganzen Sprüchen und diesen ganzen Zitaten aufgewachsen sind und wie die auch quasi wie so Folklore weitergegeben werden. Aber was ich persönlich natürlich besonders vermissen werde, ist seine unglaubliche Energie, etwas Neues sich zu erschließen, die Begeisterung für irgendeine neue Musik oder wie bei seinem spanischsprachigen Projekt auf eine andere Sprache. Ja. Also dieses Vorwärtsgehen, das war ganz besonders, eine ganz besondere Seite von ihm. Und ja, es hat nicht sein sollen. Aber ich wiederhole mich in den letzten Stunden. Es wird so viel von Gerd Knebel bleiben, das können wir gar nicht verhindern. Und das will natürlich auch niemand verhindern. Was von ihm bleibt, ist sicher einer seiner zeitlosen Sprüche, der da lautet: Was mer hat, das hat mer. Hat mer's nicht, dann fehlt's arm. Aus dem Song Kaufhaus seiner ersten Band, mit der alles begann, Flatsch. Moin zum Viertel vor neun, steh ich vor der Kaufhaustür. In der Tasche 2000 Mark, was kauf ich mir dafür? Moin zum Viertel vor neun, steh ich vor der Kaufhaustür. In der Tasche 2000 Mark, was kauf ich mir dafür? Moin zum Viertel vor neun, steh ich vor der Kaufhaustür. In der Tasche 2000 Mark, was kauf ich mir dafür? Sommer, Winter, Schluss, Verkauf, Kaufhaus, mach deine Türen auf. Los geht's im Parterre, ergreifst dir die Socken ab. Socken sind immer knapp, dann nehm ich gleich einen Hunderter Pack. Da hab's Unterhosen in der Hand, so ne Buchse für 2 Mark, auch hier nämlich den 100er Pack. Hemden, Hosen, Mützen, Jacken, bitte tun Sie alles einpacken. Plastikschüsseln, Plastikteller, irgendwann, da braucht man's. Nylonhemden, Acrylpullover, ja und dann, da hat man's. Und was man hat, das hat man. Hat man's nicht, da fehlt's an. Was man hat, das hat man. Hat man's nicht, da fehlt's an. Was man hat, das hat man. Hat man's nicht, da fehlt's an. Was man hat, das hat man. Hat man's nicht, da fehlt's an. Was man hat, das hat man. Hat man's nicht, da fehlt's an. Zum Viertel nach 10 kann ich locker nach Hause gehen. Das Kaufhaus ist halb leer und ich hätte noch gern viel mehr. Dies war der Anfang von allem. Die hessische Kultrockband Flatsch, die von 1979 bis 1988 9 Alben veröffentlichte und mit der Gerd Knebel als Sänger, Songtexter und charismatischer Frontmann den Grundstein legte für alles, was für ihn noch kommen sollte. Schon bei Flatsch war er der irisierende Spaßvogel und drastisch witzige Songtexter. Flatsch war eine der einflussreichsten Rockbands aus Hessen mit ihrer explosiven Bühnenshow zwischen Comedy und Powerrock, absurden Sketchen und ausgefeilten Songarrangements. Mit den Flatsch-Gründungsmitgliedern Olaf Mill und Seppel Niemeyer hat Gerd Knebel auch in späteren Projekten noch zusammengearbeitet. Mit Flatsch begann auch die Verbindung von Detlef Kinzler und Gerd Knebel. Detlef Kinzler, Musikjournalist und Chronist der Popularmusik in Hessen und darüber hinaus, Autor von Kolumnen, Plattenrezensionen und Konzertberichten für das Kultur- und Stadtmagazin Journal Frankfurt. Er kannte Gerd Knebel vor allem aus seiner frühen Zeit mit der Kultrockband Flatsch und den danach folgenden Soloprojekten. Die Nachricht von Gerds Tod war ein Schock. Zumal sie so unvermittelt kam, weil ich nichts von seiner Krankheit wusste. Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich nie wirklich ins Badesalz-Universum eingedrungen bin. Dafür war ich von Anfang an bei Flatsch dabei, noch bevor sie bei Rockport Records unterschrieben. Was man hat, das hat man. Da gab es schon mit Kaufhaus und Badekapp echte Szene-Hits. Und Gerds komödiantisches Talent blitzte auf. Bei seinen Musikprojekten parallel zu Badesalz ließ er mit den groben Junggesellen Flatsch quasi wieder auferleben. Dagegen waren Giftwurf und Angst vor Clowns kompromisslos gegen den Strich gebürstet. Und das mit einer Stimme, wie es sie sonst nur von Heiner Budelko bei Interzone gab. Sagt Detlef Kinzler. Flatsch fand im Grunde eine Fortsetzung in der Rockband Die groben Junggesellen, die Gerd Knebel 2005 mit seinen alten Flatsch-Kumpanen Olaf Mill und Seppel Niemeyer ins Leben rief. Die groben Junggesellen wussten kraftvoll loszurocken und Gerd Knebel schrieb die starken Songtexte zwischen Ironie und Empathie, Spott und Spaß, wie etwa im Song »Sag doch mal au«. Sag doch mal, ja, sag doch mal, sag doch mal, Früher war jetzt und jetzt ist jetzt. So lautete das Motto der groben Junggesellen. Gerd Knebel war einer der kreativsten und produktivsten Musiker, Texter, Autoren und Performer Deutschlands. Neben seinen 10 Soloalben, diversen Solo-Bühnenprogrammen und den fast unüberschaubar vielen CDs, DVDs, Fernseh- und Kinofilmen, Videos, Bühnenshows, Radioproduktionen mit Badesalz hat er auch 2 Bücher geschrieben. 2018 erschien sein Buch World of Drecksack. Kleine, nette, böse, fiese, liebe Gedanken, zu dem er selbst dies schrieb. Es gibt große Drecksäcke wie Diktatoren, Waffenschieber, Menschenhändler, Hedgefondsmanager, Spekulanten und Rauschgiftbarone. Aber auch die vielen kleinen Drecksäcke, die uns das Leben schwer machen, wie zum Beispiel Gebrauchtwagenhändler, die uns den wahren Kilometerstand verschweigen, Busfahrer, die uns die Tür vor der Nase zumachen, obwohl man locker noch einsteigen könnte, Taxifahrer, die uns 2-mal durch die ganze Stadt fahren, bevor sie das nur 2 Kilometer entfernte gewünschte Ziel ansteuern, oder Handwerker, die erst mal eine halbe Stunde lang stöhnen, bevor sie den ersten Handgriff machen, Kellner, die uns im betrunkenen Zustand noch 3 Bier mehr aufschreiben, Billigfluglinienbetreiber, die uns für die Gepäckaufgabe mehr berechnen als für den ganzen Flug, Immobilienmakler, die uns jede noch so kaputte und sanierungsbedürftige Bruchbude als Liebhaberobjekt verkaufen, Comedians und Kabarettisten, die auf der Bühne gute Laune verbreiten, aber privat ihre Frauen, Agenten und Techniker anschreien. Und nicht zu vergessen Anwälte, die vor Gericht aus jedem noch so großen Drecksack einen netten Menschen machen. Meine Mutter kann die Drecksau in dir sehen, textete Gerd Knebel im Song But My Mutter aus seinem Album Dirty Dappes, das er zusammen mit dem Rapper Madness Döll aufnahm. But My Mutter ist ein ebenso witziger wie krasser Song, der als Zwitter aus akustischem Bluesrock und Rap beginnt und als wüster Punk-Noise-Rock-Hip-Hop-Kracher endet, also typisch Knebel. Aber hier lässt er dem Rapper Madness Döll den Vortritt als Performer. Keine Muskeln, Kollege, keine Maske. Bad mein Mutter, die zahle beide Batsche. Du bist ein Riesenficker und hast einen guten Job. Bad mein Mutter tritt dir einfach so ins Loch. Der härteste Rocker ist für sie nur Supporter. Bad mein Mutter nimmt dich mit in ihrem Corsa. Hauptsache du bist nett, sag bitte und danke. Doch wenn nett, kann mein Mutter auch ganz anders. Kann da irgendwie nicht lache. Du bist ein schöner Kerl und äußerlich gepflegt. Bad mein Mutter kann die Drecksau in dir sehen. Du machst einen Haufen Sprüche und hältst dich für locker. Bad mein Mutter weiß, da Eier haben kein Dotter. Doch bist du immer nett, sagst Hallo und Tschüss. Lässt mein Mutter dich zum Putzen in die Küche. Gar nicht so hart, Bad Mama, Mutter. Ist eine coole Nackenstab im Kopf und der Rücken. Dirty Dubbes, ein Soloprojekt von Gerd Knebel, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Hip-Hop-Musiker Marco Madness Döll. Deren Album Putzintensiv von 2018 wurde kaum beachtet, was eigentlich eine Schande ist, weil es mit seiner wild durcheinander gewürfelten Mixtur aus Rock, Rap, Funk, Punk, Reggae und sogar Irish Folk großartig verrückt ist, eben typisch Gerd Knebel. Ein weiterer Weggefährte soll hier jetzt zu Wort kommen. Der Mainzer Radiomacher Volker Pietzsch war Produzent von Radio Badesalz und hat technische Unterstützung geliefert und logistische Hilfe bei der Organisation und Veröffentlichung von Radio Badesalz geleistet. Er hat Gerd Knebels teils akribische, teils frei improvisierende Arbeitsweise miterlebt, seine spontane Kreativität, seine witzigen Ideen, die sich oft aus der Situation heraus entwickelten, aus nächster Nähe und im direkten Kontakt mit ihm mitverfolgen können. Volker Pietzsch hätte gerne noch viele weitere Radio Badesalz-Folgen produziert, aber es durfte leider nicht sein. Ich habe Gerd und Henny erst durch Radio Badesalz persönlich kennengelernt. Das war im Sommer 2020 und irgendwann gab es halt diese Idee, die beiden hätten eine Tour gehabt und diese Tour ließ sich halt in der Corona-Zeit nicht spielen. Und dann haben sie halt überlegt, wie halten wir den Kontakt zu unserem Publikum. Und dann kam halt die Idee, hey, wir sind im Audio stark, also lass uns doch bitte Radio machen. Und sie sind zum Glück an uns gekommen und wir haben dann halt tatsächlich das möglich gemacht. Und dann Donnerstag für Donnerstag Radio Badesalz produziert, natürlich mit Pausen dazwischen. Insgesamt gab es 6 Staffeln von 2020 bis 2024. Und es ist unvermeidlich, wenn man so eine Show zusammen produziert, dass man sich da näher kommt, dass man Dinge erfährt vom anderen, die auch nicht jeder weiß. Und mal hat man einen schlechten Tag, mal hat man einen guten Tag. Und gerade in dieser, sag ich doch, emotionalen Zeit haben wir da, glaube ich, gegenseitig viel, viel von dem anderen gesehen, was man normalerweise nicht sieht. Ich habe mit Gerd relativ viel telefoniert, auch zwischen diesen Produktionsphasen von Radio Badesalz. Ich habe von ihm fast täglich Mails bekommen mit Links zu irgendwelchen Videos oder Artikeln. Er war wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, er war ein, ich glaube, Henny hat mal gesagt, ein Trüffelschwein. Er hat lauter Sachen rausgesucht und Dinge gefunden, merkwürdige Geschichten, und mit seinem Kommentar war es meistens noch ein bisschen witziger. Und was besonders schön für mich ist, und ich durfte auch noch sein Verleger werden für den Roman Freundschaft im Abseits, der 2024 erschienen ist. Da waren wir noch gemeinsam auf der Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Und wenige Monate später erreichte mich dann die Nachricht, dass er krank ist. Wir hatten dann noch ein bisschen Kontakt. Und irgendwann, das war so im Herbst 2025, ist es auf einmal still geworden. Und da war mir klar, das ist kein gutes Zeichen. Und dann hat mich jetzt am Sonntag dann morgens die Nachricht von seinem Tod erreicht. Und ich kann das immer noch nicht glauben, weil das ist ein so feinsinniger Mensch gewesen, hochintelligent. Und das Schöne an dem Humor von Badesalz und auch dem Humor von Gerd war, dass er ja einfach schon sehr ursprünglich ist, aber wirklich nie verletzend. Und diese Gratwanderung über so viele Jahre zu schaffen, ist schon eine erstaunliche Leistung. Trotz des traurigen Moments, momentan bin ich doch dankbar über die letzten Jahre, wo wir doch diesen Weg da zusammengehen konnten, dieses Projekt zusammen gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das waren, Radio Badesalz, aber es waren sehr, sehr viele. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist da jeden Donnerstag eine ganze Badesalz-CD entstanden, für die man sonst oft 2 oder 3 Jahre warten musste. Ich hätte liebend gern noch Radio Badesalz Staffel 7, 8, 9, 10, 11 gemacht. Es soll nicht sein, bin trotzdem dankbar für die Begegnung. Und du hattest mich noch gebeten, dass ich letztendlich auch aus dem Schaffen von Gerd, in diesem Fall von Gerd und Henny, etwas raussuche. Und das habe ich erst durch Radio Badesalz kennengelernt, dass die beiden mal versucht haben, als The Hots nochmal erfolgreich zu werden und dann irgendwie so eine Comedy-Nummer draus zu machen, die leider dann aber zu früh geleakt und zerstört wurde. Und da sind sehr viele schöne Songs auch dabei. Und ich habe jetzt mitgebracht, als Erinnerung an Gerd Knebel, Raindrops with Cherry Taste. Die Musik von The Hots, Der Camouflage-Band von Gerd Knebel und Henny Nachtsheim aus dem Jahre 2002 ist eine Mischung aus traditionellem Hardrock, energetischem Powerpop und modernem Indie-Rock. Irgendwer hat geschrieben, die Musik von The Hots sei eine Mixtur aus The Who, The Strokes und The Killers. Da ist durchaus was dran. Die englischen Texte waren natürlich hanebüchen, aber das war bewusste Witzigkeit und Satire, wenn sie gesungen haben Put Out the Blinddarm oder My Grandma Wants to University oder I Love the Sun. Das war natürlich sehr, sehr lustig. Ähnlich wie der Radio Badesalz-Produzent Volker Pietzsch hat auch der Filmemacher, Regisseur und Kameramann Jochen Hasmanis lange Jahre mit Gerd Knebel und Henny Nachtsheim an Badesalz-Projekten gemeinsam gearbeitet. In den letzten 20 Jahren hat Jochen Hasmanis viele Videos, Filme und DVDs von Badesalz aufgenommen, zum Beispiel die große Badesalz-Camper-Tour in 13 Folgen und so weiter. Aktuell arbeitet Jochen Hasmanis an einem Gerd Knebel-Nachruf-Video. Gerd Knebel war für mich mehr als ein künstlerischer Weggefährte. Seine Kreativität, sein Humor und sozialkritisches Denken und unfassbare Menschlichkeit bleiben in meinem Herzen. Aber auch werde ich die enge und intensive Zusammenarbeit mit Gerd und Henny bei der kleinen Staffel Ilse und Shoshi nie vergessen. Die Kamera rollte und Gerd haute seinen Text einfach raus. Immer auf den Punkt. Da die ganze Staffel ja vollkommen improvisiert war. Was wir geteilt haben, wirkt über den Moment hinaus. In Bildern, Erinnerungen und was künstlerisch besteht. Danke, Gerd. Sagte Jochen Hasmanis und seinem Dank kann man sich nur anschließen. Übrigens, alle Musiktitel, die hier im Hintergrund liefen, stammten allesamt von Gerd Knebel. Es wird höchste Zeit, dass seine Soloalben wiederentdeckt und endlich so gewürdigt werden, wie sie es verdient haben, damit diese teils wirklich fantastischen Alben nicht mehr zu den am meisten unterbewerteten Platten der deutschen Rockszene gezählt werden müssen. Der Kramladen mit Volker Rebell zum Tod von Gerd Knebel geht zu Ende mit einem knalligen Heavy-Rock-Song genannt Bügellied aus Gerd Knebels Album und Bandprojekt Angst vor Clowns. Thank you. Byte FM. Eigentlich wollte ich ja Gitarre spielen und damit durchs ganze Land. Eigentlich wollte ich ja Gitarre spielen, dadurch wird man bekannt. Eigentlich wollte ich ja Gitarre spielen, doch auch Klavier klingt interessant. Doch ist besser, wenn ich nur Gitarre spiel, denn für Klavier ist sie viel zu klein, meine Hand. Byte FM in eigener Sache. Hi, wenn ihr regelmäßig Byte FM hört, kann es euch eigentlich kaum entgangen sein. Wir ziehen um, jetzt gerade. Beziehungsweise ist der erste große Schritt nun gemacht. Wir senden seit kurzem nach 18 Jahren nun aus unseren neuen Räumlichkeiten.